ihr sehr. Ja. Also wir würden mit der Diskussion anfangen. Das hier, also ich hab's ja vorneweg, der Link funktioniert jetzt doch. Also der Text ist online zu finden. Also ich habe eine Frage. Bitte, Jonathan. Also, okay. Und zwar mit diesem Punkt über den aus egoistischen Motiven heraus diese Kritik irgendwie mit dem Recht haben, was ganz am Ende nochmal irgendwie bei dieser Moralsache wäre, wo du meintest, ja, die könnten sich halt auch einfach irgendwie einrichten in der Gesellschaft und dann würden die nicht so auf die Gegenwehr stoßen oder halt irgendwie auf negative Sachen, sondern dass sie das dann eben doch, obwohl sie das halt nicht, also sagen sie, das machen sie nicht, eher doch aus moralischen Gründen handeln. Weil ich stelle mir halt die Frage, ob jetzt nicht jemand zum Beispiel, der schon irgendwie die Gesellschaft schlecht findet und die kritisiert und die ändern möchte, dann aber so egoistisch im Sinne, dass so sieht, wie die Gesellschaft gerade ist, kann er nicht in ihr irgendwie glücklich werden persönlich. Also auch wenn er sich jetzt in ihr einrichten würde, so würde er nie die Freiheiten haben, die er für sich selber haben möchte. Und das wäre, sagen wir mal, jetzt nur in einem kommunistischen System irgendwie möglich und dann würde er doch trotzdem irgendwie dieses System kritisieren, in dem er gerade lebt und sich nicht in ihm einrichten und trotzdem dann halt Repression irgendwie erfahren. Und trotzdem würde er das dann doch dann auch aus egoistischen Gründen vielleicht in Kauf nehmen, in der Hoffnung halt heraus, dass daraus was resultiert, wo er wirklich glücklich werden kann. Ich würde sagen, dass also da irgendwie so nur materiellen Bedürfnissen finde ich das glaube ich nicht legitim, dann zu einer Gesellschaftskritik überzugehen. Also wenn es einem irgendwie nur darum geht, eine größere Wohnung zu haben oder irgendwie ein schickeres Auto, da finde ich es, glaube ich, sehr viel sinnvoller, in den Verhältnissen zu schauen, wie man klarkommt. Und so bei bestimmten Bedürfnissen würde ich sagen, trifft es zu. Und da könnte man könnte ja auch Moral an der Stelle als Bedürfnis verstehen, also als sowas wie, man will nicht, dass irgendwie dass andere Leute leiden, oder auch sowas wie, man will, dass die Welt vernünftig oder sinnvoll gestaltet wird, irgendwie sowas. Ne? Also da würde ich sagen, das sind Bedürfnisse, die in dieser Gesellschaft nicht befriedigt werden können und wo man dann auch einen Übergang machen könnte zu Gesellschaftskritik. Aber so würde ja der Gegenstandpunkt nicht diskutieren. Also die würden ja nicht sagen, es geht uns um darum, die Gesellschaft vernünftig einzurichten oder darum, dass es sinnvoll zugeht oder dass moralische Impulse an erster Stelle stehen, sondern die gehen ja tatsächlich von materiellen Interessen aus. Also sozusagen so ist das, glaube ich, wie die Kritik verfasst ist und wie viele das da auch selbst sehen würden. Das war gut. Aber bezieht sich, also ich würde direkt da einsteigen, bezieht sich die Moral dann auf, also ist die moralische Aussage dann, alle Menschen hungern, ich bin nicht egoistisch, privatmaterialistisch unterwegs, indem ich einfach meine schlechten Verhältnisse kritisiere, sondern ich sehe, es geht kollektiv einfach schlecht. Das wäre ja die eine Form der moralischen Argumentation. Das andere ist, wir leiden kollektiv an Vermittlung und Verdinglichung und irgendwelchen abstrakten Entfremdungserscheinungen. Und also ich frage mich, wenn man das Materielle, die materielle Seite abkanzelt und sagt, Moment mal, wenn es nur um den Materialismus geht, dann kannst du in den riesigen Verhältnissen schauen, wie du runterkommst, da bist du besser bedient. Das kann man ja genauso auf alle Menschen beziehen. Also wenn ich was an dem Leid anderer Menschen auszusetzen habe, dass die hungern, naja, dann hätten die sich halt besser in die Verhältnisse einheimisch machen sollen. Und ich meine, Kritik hat ja dazu Inhalt, dass dieses sich einrichten nicht funktioniert, dass es nicht klappt, dass es notwendigerweise fehlschlägt. So, und das Anliegen ist dann, den Leuten, die sich hier scheitern, so erklären, dass sie selbst schuld sind oder dass irgendwelche anderen Leute, die ihnen das vermiesen, schuld sind, dass Leute, die das so sich erklären, falsch liegen. Und ich sehe darin dann auch keine Härte. wenn du dir dein Scheitern, deine Frustration so erklärst, dass du im Endeffekt zu dir selbst hart bist und zu anderen, in letzter Konsequenz, dann schadest du dir selbst. Das ist ja die Kritik. Und das, wo ist dann die Härte? Wo ist das Fehler? Also was mir nicht einhört, also sowas, oder was mir einleuchtet, dass man sozusagen, solange man über Materialismus redet und das zurechtkommt, wie es einem geht, dann stimmt die Kritik. Also wenn es sozusagen einem bloß darum geht, das Beste daraus zu machen aus seinem Leben, dann misst sich das halt an den Möglichkeiten und dann muss sowas wie die Agitation des Gegens schon totes scheitern. Aber ich bin mir gar nicht sicher, also sozusagen, weiß nicht, meinen, aber ich glaube, die Flucht, die du vornimmst, so ein bisschen in so eine Moral oder auf andere oder so, keine Ahnung, dieses sozusagen will man, dass das vernünftig eingerichtet ist und so weiter und so fort, ist gar nicht notwendig, weil jenseits dessen, dass man möchte, dass man möglichst gut hier zurechtkommt und das abwägen kann, eine Hauptstörung konkret an dem, was sozusagen Zumutung für dieser Gesellschaft rein bedeutet, nämlich wenn man davon redet, dass egal wie man sich einrichtet und wie man versucht zurechtzukommen, aus dem Problem, dass sozusagen das bei Ausbeutung läuft, kommt man in der Regel als Unabhängiger nicht hinaus. Also so, sei denn man gewinnt irgendwie Kapital oder kriegt eins von einem geschenkt oder so. Aber in der Regel sozusagen die Tränen, die die Ausbeutung bedeutet und die sie halt auch dann bedeutet, wenn du zurechtkommen möchtest oder gerade dann vielleicht auch nochmal zusätzlich bedeutet, dich einen guten Job irgendwie in die Konkurrenz reingehen musst und so weiter, die wirst du nicht los. Und wenn das erkannt hat, kann sozusagen trotzdem, also kann dagegen sein, muss ich natürlich abwägen, wie viel Interesse und Kraft und sowas reingesteckt wird, wie irgendwie Kritik von Gesellschaft, aber erstmal ist dafür keine Moral nötig und das sozusagen kommt auch nicht in Konflikt mit dem zurechtkommen, sondern muss sich irgendwie miteinander austarieren. Gleiche gilt für Herrschaft, also sozusagen die Unsicherheit vom Material von Herrschaft zu sein, jederzeit vom Staat verheizt zu werden, im Zweifelsfall aufgegeben zu werden zu können, wenn es notwendig wird für Staatsinteressen und solche Sachen. Auch das ist eine Sache, mit der man auch in seinem Alltagsleben und mit seinen materiellen Interessen, die man so hat, kalkulieren kann. Was das dann konkret bedeutet, liegt wieder darauf an, was hat man halt für Möglichkeiten. Und das ist also so, kann man, aber da würde ich sagen, also wenn man sozusagen das mit einbezieht und nicht nur mit Materialismus meint, dass sozusagen, wie groß ist meine Wohnung oder wie gut ist das Essen, das ich esse, dann ist das was sozusagen, also durchaus vielen Leuten präsent ist und was sozusagen gleichzeitig aber auch ein Grund sein kann, dagegen zu sein. Die Frage ist also, so dann ist die Frage nur, die meisten Leute akzeptieren es halt, weil, und das kann sozusagen, würde ich sagen, gegenständlich vorfassen. Also die meisten Leute akzeptieren das, weil sie keine Perspektive dagegen sehen. Aber als jemand, der eine Kritik an der Gesellschaft hat, versucht man ja gerade so eine Perspektive zu schaffen. Und das sozusagen versucht auch der Gegenstand und hält auch für realistisch. Sonst würden auch die Leute das mitmachen, denke ich. Also so. Ja, da scheint mir der Widerspruch sozusagen oder diese Notwendigkeit der Flucht in die Moral nicht so gegeben, wie du es vorstellst. Das, was ich am Ende meinte, also dass dann die Gesellschaftskritik nicht mehr sinnvoll ist, das meinte ich nicht so, dass man nicht zu dem Urteil kommen kann, diese Gesellschaft schädigt mich notwendig und systematisch und deswegen diese gegen die Gesellschaft sein kann. So, das würde ich sagen, das hat erstmal nur aus den eigenen materiellen Interessen, die einen so umtreiben. Aber halt dann das als Mittel zu betrachten, dafür, dass es einem besser geht, also das würde ich an der Stelle für einen Fehler halten. Also sozusagen nicht Fehler in dem Sinne, dass es sein lassen soll, sondern dass sie darauf reflektieren sollen, was da noch ist. Aber das ist, also dadurch ist das doch nur eine kalkulierte Chance. Also so am Ende, man rechnet sich so, und da rechnet man vielleicht unterschiedlich. Da meinen manche, da gibt es gar keine Chance drauf, und man selber meint, da gibt es eine Chance drauf. Aber erstmal rechnet man doch nur so, sozusagen, wenn man nichts macht, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, sozusagen, wenn alle nichts machen, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass man sein Leben lang hier leben wird unter diesen Verhältnissen. Wenn man sozusagen versucht, was auf die Beine zu stellen, mit anderen Leuten irgendwas zu organisieren, was gegen das steht, wie die Gesellschaft funktioniert, dann gibt es zumindest so etwas, eine realistische Chance darauf, dass sich das ändert. Und sozusagen für Advokat votiert man halt für diese Chance. Und die sieht man vielleicht als jemand, der sich inhaltlich mit den Sachen beschäftigt, vielleicht auch am Anfang aus moralischen Gründen, halt eher als jemand, der so in seinen Alltag reinlegt und gar keinen Kopf für das zu. Also so, da würde ich das nicht, also so, das scheint mir nur, man legt doch seine Möglichkeiten und Chancen an der Stelle davon. Aber der Chance, die da, glaube ich, gerade gegeben ist, und die Leute kriegen ja irgendwie auch mit, inwiefern ihre eigene Agitation und das, was sie so machen, Erfolg hat. Da dann darauf zu kommen, in der Abwägung, dass man sagt, ja, das macht gerade Sinn, Das halte ich für ein sinnvolles Mittel. Also das ist einmal, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Und das glaube ich auch nicht zufällig, also so, dass man sich einfach nur irrt, sondern da würde ich sagen, den Fehler macht man schon, weil es einem halt dann doch nicht nur darum geht. Okay, das macht gut, Jonathan. Ja, ich würde zurückziehen, hätte den gleichen ein oder ähnlich formuliert. Also dann noch zu dir, du meintest jetzt, ich weiß nicht, ob ich alles genau erfasst habe, aber du meintest, du findest es durchaus oder sinnvoll, um zu anderen Leuten hinzugehen und an deren jeweiligen Interessen anzusetzen, die auch ein Interesse daran haben, diese Gesellschaft abzuschaffen, weil man selbst ein Interesse daran hat. Also sozusagen ganz aus Egoismus praktisch an den Egoismus der anderen zu appellieren. Das war das richtig verstanden? Sagen, dass das wäre legitim, wenn es da die Möglichkeit geben würde, dass das Erfolg hat. Aber und du meinst jetzt aber, und dann das hat keinen Erfolg und das hält es dem auch zugute, weil es doch ihre Moral durchdrücken lässt. Ich weiß nicht, ob es keinen Erfolg hat oder nie Erfolg hat, aber ich glaube, gerade sieht das nicht so aus, dass es Erfolg hat. Also, wenn man gerade das Gefühl hat, das, was man irgendwie macht, so also an Gesellschaftskritik, dass das ein Mittel dafür ist, dass es einem irgendwann später dann besser geht. So, das ist halt, glaube ich, total illusorisch. Und ich sie mir zugute halte. Ich zugute halte, es hat was Sympathisches irgendwie, vielleicht so. Ich hätte es doch gerade irre, wenn es so wäre. Ich wollte es nicht. Ich würde anknüpfen und nochmal also sagen und klarstellen, eigentlich die Kritik, das ging schon, wie ich das verstanden habe, zieht doch darauf. Also erstens kritisieren Sie Moral, weil das ein äußerliches idealer Maßstab ist, was sozusagen herangetragen wird und was sozusagen auch Herrschaftsspitzen darüber ist, indem man immer wieder Widersprüche in der Gesellschaft einfach objektiv existieren, stillstellt oder überdenkt, indem man sagt, eigentlich sitzt es doch um sein Boot, das ist die Technik des Nationalismus, der Nationalmoral, die einfach herrscht und die sie dann zu Recht kritisieren als nicht tauglich für die Kritik an dieser Gesellschaft und stellt eben ab auf Interessen, aber nicht einfach egoistische Interessen, weil Egoismus steckt eigentlich auch schon wieder zu einer moralischen Bewertung drin, sondern klassenmäßig und systematisch geschädigte Interessen von Klassensubjekten, die eben aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit ihr Leben, ja, wie schon gesagt wurde, verarbeiten müssen, keine Zeit haben für nichts und abgespeist werden mit den Nötigsten. Und das ist systematisch so. Und man kann sich diese Gesellschaft eben nicht einrichten, wie man möchte. Und Kritik ist auch kein Mittel, sozusagen, für den Gegenstandpunkt zurechtzukommen, sondern es ist ein Urteil darüber, warum das Zurechtkommen nicht klappt, egal was man macht. Und die Kritik bezieht sich eben darauf, zu sagen, auf die Gründe, warum das nicht klappen kann. Und das ist systematisch. Und wenn man hier sozusagen angenehm leben möchte oder so, was sozusagen als Inhalt in diese Moral erscheint, muss man eben die Gesellschaft verändern und eine Gesellschaft einrichten, dass nämlich die Interessen endlich mal zur Geltung kommen, weil sie jetzt durch den Staat und das Kapital systematisch verletzt werden. Und deswegen behauptet der Gegenstandpunkt, die Interessen der Leute ist der einzige nationale Grund für Kritik. Weil Moral als äußerer Maßstab nicht der richtige Maßstab ist. Ja. Weil man sich nicht einrichten kann in der Gesellschaft letztlich, weil man klassenmäßig sozusagen geschädigt wird. Ich würde auch sagen, die Kritik ist richtig. Also was ich dann seltsam finde, ist, dass man sie mit so viel Nachdruck verfolgt und sie als Mittel betrachtet, also nicht als Mittel, sich einzurichten, aber als Mittel dafür, dass es einem mal besser geht. Und also sowas wie, wenn der Gegenstandpunkt kritisiert, dass die Leute in dieser Gesellschaft moralisch urteilen, also in dem Sinne, dass sie schauen, ob eine Handlung mit dem Gemeinwohl dieser Gesellschaft verträglich ist, so die Kritik würde ich teilen. Also diese Art von Moral würde ich nicht verteidigen. Okay. Aber du würdest trotzdem behaupten, dass Moral sozusagen notwendig ist, im Moment eine Gesellschaftskritik ist? Ich würde... Ich würde einmal behaupten, es ist notwendig dafür, dass man so viel Zeit und Aufwand da reinsteckt. Also sozusagen, da würde ich sagen, da, wenn man das macht, dann kann es einem nicht nur um die eigenen materiellen Interessen gehen. Dafür ist es einfach nicht zweckmäßig. Also ich würde erstmal einfach sagen, da ist noch was anderes, aber erstmal ganz ohne Wertung. Und andererseits würde ich aber auch sagen, also ich würde deine Kritik teilen, wenn du sagst, ja, ein moralischer Maßstab, der ist erstmal so hingestellt. Wobei ich auch sagen würde, das hängt mit eigenen Wünschen zusammen. Also einfach so hingestellt und einfach nur so ausgedacht, ist es dann auch nicht. Aber gleichzeitig, das, die eigenen Wünsche sind natürlich keine Begründung. Und ich würde auch sagen, ja, das kann man tatsächlich auch nicht begründen. Also da hat man einen Maßstab und daran misst man die Welt. Das kann man nicht begründen, das ist richtig. So, das meinte ich auch vorhin, wenn sich sowas wie Moral aufs Argumentieren einlässt, so, dann hat sie schon verloren. Gleichzeitig bestimmte Sachen, sowas wie erstmal ganz abstrakt, unabhängig jetzt vom einzelnen Fall, dass man nicht töten soll, dass man nicht foltern soll, sowas würde ich, auch wenn ich keinen Grund dafür, wenn ich keinen einzigen nationalen Grund dafür nennen kann, würde ich das trotzdem verteidigen. Und auch nicht nur als, das ist irgendwie mein persönlicher Spleen, sondern was, wovon ich sagen will, ja, das sollte absolut gelten. Die SPD will ja auch niemanden foltern, sondern also der Verein freier Menschen, dass dann vielleicht kommen soll, dass die Menschen sich vereinigen, gerade in Interessen, ohne dass jemand geschädigt wird. Und das dieser Gesellschaft entgegenzustellen, das als notwendig moralisch sozusagen zu behaupten, glaube ich, ist verkehrt, weil eine Moral behauptet ja immer ein objektives Interesse gegen das Interesse, der Leute. Wo kommt denn das her? Also wo kommt denn das objektive Interesse gegen das Interesse der Leute, die diese Gesellschaft letztlich machen soll, eigentlich her? Warum sollen die Leute selber kein Interesse daran haben, eine eigene Welt zu schaffen? Warum brauchen sie denn noch eine Moral, die das absegnet und sagen, jawohl, was ihr macht, ist richtig? Das ist ja nur der Mangel dieser Gesellschaft, die voller Widersprüche ist, die jedes Mal Ideale hervorbringt, die eigentlich die wirklichen Ideale sind, aber heute gleichförmig verwirklicht. Warum soll denn ein Maßstab in die Welt gesetzt werden, der den eigentlichen Interessen der Leute widerspricht? Ist eigentlich ein Symptom für einen Mangel in dieser Gesellschaft, dass immer das Ideal hervorgebracht wird. Aber eine Gesellschaft, die wirklich nach den Interessen der Leute eingerichtet ist, braucht das Ideal gar nicht. Die Unterhaltung, die hier über die Frage, die, dass dem letztlich eine Kalkulation, eine unterschiedliche Kalkulation zugrunde liegt. Ich glaube, darauf lässt sich also am Ende hast du gemeint, es wäre total illusorisch, wenn die Leute nur von ihrem eigenen Interesse ausgeben würden und es nicht auch aus einer Absicht, das Leiden anderer Leute ebenfalls abzuschaffen, erfolgen würde. Das wäre illusorisch, so zu tun, als wäre es dafür zweckmäßig. Genau. Und daraus ergibt sich doch dann aber im Umkehrschluss, dass dann eine Gesellschaftskritik, die sich ebenso, die ja dann der Form nach dieselbe ist, die nur das Abschaffen der Leiden anderer Leute als eine weitere Motivation zur Grundlage hat, wenn es sie ja ebenso illusorisch, weil die kann ja dann ebenso wie eine, die nur auf dem eigenen Interesse fußt, mit, nach deiner Einschätzung mit einer ebenso geringen Chance realisiert werden. Also ist sie doch, ich verstehe nicht, was ist, du findest es dann sympathisch, aber das ist ja eigentlich kein Maßstab der Beurteilung. Also ob mir die Leute jetzt sympathisch sind oder nicht, kann sein, dass sie mir, sie persönlich irgendwie netter sind, so, aber wenn du objektiv einschätzt, so, dass die Chance darauf, dass eine Gesellschaftskritik, die aufs Ganze zielt, an irgendeinem historischen Zeitpunkt mal erfolgreich sein wird, dann betrifft es beide Modi der Kritik. Ob die jetzt vom Individuum ausgeht oder vom Mitgefühl mit anderen, ist dann eigentlich egal. Und der zweite Punkt, die zweite Frage, die ich an dich stellen würde, wenn du sagst, das sind moralische, die Moral, die würdest, also dass keiner getötet oder geknechtet werden soll, das wäre ein Anspruch, den du verteidigen würdest. Was heißt dann dieses Verteidigen? Also wenn dem quasi keine gemeinsame Interessensgruppe irgendwie zugrunde liegt, die das auch mit materieller Gewalt durchsetzen kann gegen Leute, die dagegen verstoßen werden, das ist halt total machtlos. Du kannst es halt behaupten, aber was heißt das dann? Das waren jetzt so meine zwei Punkte. Wenn es keinen gibt, der dagegen verstoßt oder keinen gibt, der das nicht hat? Na, was ist der Inhalt dessen, dass du sagst, du würdest diesen moralischen Anspruch immer verteidigen? Also wie würdest du den verteidigen, wenn du sagst, den kann man letztlich nicht rational begründen, dann könntest du ihn einfach nur immer behaupten. Und wenn sich das dann gleichzeitig nicht stützt auf, wenn du damit, wenn dem nicht ein Kollektiv zugrunde liegt, die das mit ihrer gemeinsamen Gewalt durchsetzen können gegen andere und das nicht gefordert und geknechtet wird, dann ist das total machtlos. Und? Es ist irrelevant, dass du das sagst. Oder? Also. Weil man es nicht durchsetzen kann, sondern es kann auch trotzdem. Weil man es nicht durchsetzen kann, aber das kann man trotzdem heißen, dass das richtig wäre. Ja, ich frage mich nur, was heißt dieses Verteidigen? Aber ich glaube, auch mein erster Punkt ist mir eigentlich wichtig. Okay. Soll ich was drauf sagen? Oder? Das ist sozusagen, mir würde auch nochmal in die gleiche Richtung oder in die ähnliche Richtung gehen. Also so, keine Ahnung, ich habe den Eindruck sozusagen, bei dir eine Moral, also sozusagen, die Frage ist, was man damit gewinnt, aber bei dir eine Moral die gleiche Rolle sozusagen, und zwar genauso abstrakt und genauso hilflos sozusagen ein, wie das Reden von Interessen beim Gegenstandpunkt. Nur, dass sozusagen beim Gegenstandpunkt immer noch die Unterstellung mitschwingt, über das Reden von Interessen könnte man andere Leute gewinnen, wo die Frage ist sozusagen, welche Chancen Leute über das Reden von Moral zu gewinnen, sozusagen bei dem vorliegt, was du sagst. Also so, Maria hat eigentlich den Punkt der Erfolg gebracht, so, das ist genauso ohnmächtig gegenüber alle Sachen, wie das alle andere auch. Der Witz ist, am Ende unterstellst du, dass sozusagen die Leute lügen, was sie ihrem Glauben anbelangt, und dann kann man ja fragen, ist das ein Glauben oder sozusagen gibt es dafür gute Gründe oder nicht, ihren Glauben anbelangt, dass es hier anders werden kann. Du sagst, du hast diesen Glauben nicht, dafür glaubst du, dass es anders sein sollte. Also sozusagen, so tritt das an die Stelle. Wenn der Gegenstandpunkt sagt, es kann anders sein und dazu können wir einen Beitrag leisten, sagst du, ich sehe das nicht, dass es gerade anders sein kann, aber ich finde, es sollte anders sein. Und das ist sozusagen nochmal eine Nummer ohnmächtiger eigentlich, schon auf eine Art, als sozusagen, die sozusagen das daran festhalten, dass es anders sein kann. Und sozusagen, also und da würde ich auch sagen, obwohl ich deine Kritik teile, an dem, wie der Gegenstandpunkt argumentiert, sich das am Ende sozusagen genau entgegengesetzt zu dem, also keine Ahnung, aber sozusagen, dann wäre ich doch super nahe materialistisch. Also wenn ich glauben würde, es geht nur noch darum, dass es eigentlich anders gehen soll und dass es da keine Chance mehr drauf gibt, dann würde ich mich hier vollständig einrichten. Dann hätte ich überhaupt gar kein Interesse, was zu machen. Also so, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube so, am Ende sozusagen auch so bezogen auf das, was du sagtest, ich glaube, der Irrtum beim Gegenstandpunkt ist halt, dass die Leute hier sehr wohl zurechtkommen können. Also meine Unterstellung, man könnte hier nicht zurechtkommen, ignoriert die Tatsache, wie die Leute hier leben. Jeder bemüht sich damit abzukommen. In irgendeiner Art und Weise können Leute auch Interessen von sich verwirklichen. Der sparen sie auf einen neuen Fernseher oder machen einen Urlaub und so weiter. Und dass das alles nicht der große Wurf ist, ist ja geschenkt. Aber natürlich kommen die Leute damit zurecht und haben auch das Gefühl, dass sie irgendwie zurechtkommen. Und das einfach durchzustreichen, das macht dann sozusagen das so gehen, dass man so leicht anknüpfen könnte an das, wie die Leute hier unzufrieden sind, indem man ihnen einfach mal zeigt, was ihre Interessen sind. Und ich glaube, da liegt der Irrtum beim Gegenstandpunkt viel mehr als bei der Frage, kann es anders sein? Und sozusagen braucht man da eine Moral oder Interessen. Und sozusagen anders sein, also da, das wäre noch eine Frage an Konrad, ich weiß nicht, wie du das kalkulierst. Also wie rechnest du denn die Chancen darauf, dass man das hier verändern kann? Wie willst du das ausrechnen? Das ist so, naja klar, jetzt hat man keine große Organisation oder so, die das hier jetzt verändern könnte aus dem Handstreich. Aber sozusagen, wenn man in die Geschichte guckt, ist es auch nicht gerade so, als wenn das sozusagen die Art und Weise wäre, wie sowas läuft oder dass man das vorherplanen kann, wenn man plötzlich Unruhen ausbrechen. Also das verstehe ich gar nicht, wie du das machst. Und ich glaube, was sozusagen sowohl du ignoriert hast, als auch sozusagen beim Gegenstand, und zumindest theoretisch auf den ignoriert wird, ist, dass sozusagen das Zusammenschließen mit Leuten, die es auch wollen, dass es hier anders ist, die unzufrieden sind damit, die das läuft, sozusagen, das macht ja auch hier und heute schon das Leben besser und anders. Also sozusagen mich auszukotzen mit Leuten, zu wissen, mich mit anderen darüber verständigen zu können, das sind nicht meine subjektiven Probleme, einfach nur als damit bin ich alleine und da spinne ich oder sowas. ich tue mir zu schwer mit den Dingen, sondern das sind objektive Probleme, die in der Welt liegen, gegen die man was machen muss und gegen die man prinzipiell auch was machen kann. Und sozusagen gleichzeitig schon anders miteinander umgehen, nämlich nach innen nicht noch die Konkurrenz zu wiederholen oder ständig sozusagen auf Anerkennungsdruck zu gehen oder sozusagen sich immer schlecht gehen zu lassen, sich in der Käse zu üben, um voranzukommen und sowas. Also all solche Sachen sind ja Punkte, die hier und heute schon das Leben anders und besser machen und die sehr, sehr wohl sozusagen auch mit Interessen im Hier und Jetzt anknüpfen beim Versuch, was zu verändern. Also sowohl dieses, manche Interessen kann man schon sozusagen, also manche Situationen kann man schon verbessern, indem man mit anderen dem nachgeht, die Gesellschaft zu verändern. Und andererseits, es gibt eine, also sozusagen, es gibt eine Chance darauf und das kann man halt nicht ausrechnen, wie gut die ist oder nicht. Sondern also muss man versuchen und hoffen, dass es klappt, aber das kann man nicht für unrealistisch halten. Würde ich sagen, das wäre der Punkt, warum ich denke, dass es wichtig ist, das zu machen. Und dann ist so dieses, dass aber die Aussichten so schlecht sind von allgemeinen Situationen, dass die Leute noch irgendwie zurechtkommen. Das ist das, was das verhindert, dass die Leute vom einfachen Leben über ihre Interessen und wie sie angeben und wie sie hier vorkommen, dann ja auch tatsächlich vorkommen, sich davon nicht agitieren. Also wenn sie lieber einen Spatz auf der Hand haben, sozusagen, als die Taube auf dem Dach. Also so. Und das scheint mir der Mangel am Gegenstand zu sein. Und nicht, dass sie nicht moralisch sind oder du sozusagen unterstellst, sein müssen sie doch moralisch. Kann ich was sagen? Zu dir, du meintest, dass mit, wenn man die bürgerliche Gesellschaft abschaffen würde, dann ja auch die Notwendigkeit für sowas wie Moral überhaupt wegfallen würde, weil dann die Leute einfach friedlich zusammenleben würden, dadurch, dass sie einfach ihre eigenen Interessen verfolgen. Ich glaube, ein Stück weit stimmt das natürlich, also das ist natürlich die Konflikte, die es heute gibt, natürlich was mit dieser Gesellschaft zu tun haben und dass da mit der Abschaffung dieser Gesellschaft auch Konflikte wegfallen würden. Gleichzeitig glaube ich nicht, wie du es eben gesagt hast, und das, so ist es auch, kenne ich es auch vom Gegenstandpunkt, dass dann einfach, wenn die gegen die Interessen Gegensätze, die es durch Tausch, wenn sich Leute im Tausch gegenübertreten, wenn sich Kapital und Arbeiter gegenübertreten, wenn die wegfallen, dass es dann gar keine Konflikte mehr gibt. Also so, ich glaube, auch dann wird es irgendwie noch Konflikte geben, die durchaus auch irgendwie in den Problembereich von Moral fallen würden. Kann ich mal direkt? Ja. Also, ich glaube nicht, dass ich behaupte, dass es dann keine Konflikte mehr geben würde oder kann. Nur die Sache ist, klärt man die sozusagen unter denen, die dafür zuständig sind, die es halt angehen? Und das sind ja dann die Leute in der Gesellschaft, da steht ja dann keine Institution halt über ihnen. Und da wäre die Frage, warum sollte dann wieder eine Moral der Maßstab sein dafür, was sie tun sollen, und nicht sie selber mit ihren Interessen? Man könnte sich auch vorstellen, dass vielleicht das, was heute als Moral erscheint, sozusagen objektiv gesetzte Standards, dann vielleicht gerade erst wirksam werden, weil die Leute sagen, jawohl, dass hier niemand geschädigt wird, ist etwas, was diese Gesellschaft machen soll. Ja? Also wirklich auch machen soll, materiell. Und dann, dass man dann so wie etwas wie eine Moral setzt, das kann ja durchaus sein, das weiß ich jetzt auch nicht, dass man da Kommunismus macht. Aber ich wollte nur sagen, dass heute von Moral zu sprechen und sie als Kritikmaßstab zu behaupten für Gesellschaftskritik eben deswegen problematisch ist, weil sie sozusagen zum Sollensubjekt neben den Leuten aufrichten, die es eigentlich machen sollen. Man sollte immer aus irgendwelchen höheren Werken oder sonst etwas irgendwas anstreben, man macht es zu einer moralischen Frage, die Revolution oder der Kommunismus sonst irgendwas. Dabei sind es doch die Leute, die, wenn sie denn schon geschädigt werden im Kapitalismus, deswegen wollte ich auch nicht sagen, dass bei dir die Moral dieselbe Stelle einnimmt wie das Interesse beim Gegenstandpunkt, weil nämlich das Interesse auch in einer moralischen Position ja immer schon mitgesetzt ist. Nur die Moral kommt dann noch dazu, man weiß halt immer nicht warum. Warum jetzt extra noch etwas hinkommt als Legitimation dieser Interessen? Denn materiell existiert ja erstmal nichts anderes als diese Interessen. Und so einfach ist es auch nicht, hier zurechtzukommen, dass wenn die Menschen einen Fernseher haben oder so, sie aber 10 Stunden am Tag arbeiten, haben sie auch nicht viel von ihrem Fernseher. Und man stoppt halt auch eher als Prolet. Also man hat auch nicht viel vom Leben sozusagen. Oder es ist auch kürzer, ja, statistisch und systematisch eben. Das hat seine Gründe. Und darauf verweist er in der Gegenstandpunkt. Und der ist wirklich klar materialistisch, in dem Sinne, dass er wirklich auf die Gründe des systematischen Schadens verweist und alles andere weglässt. Aber nicht sagen, die Welt reduziert sich auf das Rationale oder sonst irgendetwas, sondern was sozusagen erkannt werden muss, ist der Grund des Schadens, nämlich der Erfahrung, die du hier machst, als Prolet oder als Arbeiterin. Warum geht es hier so? Ja? Und da kann ich ja sagen, warum es so ist. Da gibt es eine begriffliche Bestimmung. Das ist eben das Sklavenverhältnis, das ist der Staat und wenn dir das nicht gefällt, musst du das abschaffen. Moral ist da also Befriedungsinstrument der bürgerlichen Gesellschaft. Und deswegen sind wir sehr kritisch dem gegenüber, weil es immer wieder ablenkt eigentlich von den Gegenständen, die zur Debatte stehen. Man redet nicht über Kapital oder über Klassen, sondern man redet eigentlich über Maßstäbe der Kritik. Also wie kann man jetzt Moral begründen oder was ist jetzt wirklich eigentlich gefordert, weil das wirklich Kommunismus erreicht oder so etwas. Man redet nicht mal über die Gegenstände, sondern man redet über Maßstäbe der Kritik. Und das führt sozusagen immer weg vom Inhalt dessen, was man doch eigentlich interessieren wollte. Kommt drauf an, dass es wieder so. Das ist schon mal unterschiedlich, also ob ich jetzt alles, was passiert, einfach daran messe, ob ich moralisch mit dem einverstanden bin oder nicht. Aber also so, wie ich mich irgendwie moralisch stehen würde, würde ich eher sagen, aus moralischen Gründen will ich das weghaben, dann würde ich schon deswegen schon fragen, wo das herkommt. Also nicht einfach dabei stehen bleiben zu sagen, ja, das will ich nicht. Also so, sondern gerade weil ich es nicht will, dazu übergehen, dann zu fragen, wo das herkommt. Da müsste man mit Moral sein und machst dir selber schon Gedanken, wo eigentlich die Ursache ist, dessen, was du moralisch anfangen musst, dann willst du wirklich wissen, wo kommt das her, was du sozusagen erstmal moralisch bewertet hast, dann willst du es aber im Sinne des Gegenstands von Wissenschaften wirklich wissen. Wenn ich am gestern erst einen Vortrag gehört oder Diskussion zwischen Geld und Werten und der bestreitet Karl Held gar nicht, dass moralisch ist und hören oder so. Der Anfang sozusagen von Kritik ist, das bescheidet er gar nicht. Was ist eigentlich der Endpunkt? Am Ende will man doch wissen, wo es herkommt. Es kann schon sein, dass wir mit Moral anfangen, aber am Ende will man doch wissen, was ist eigentlich der Grund, warum man sich moralisch Gedanken macht. Wer ist jetzt am Moral? Hey, in 5 Minuten macht das Haus jetzt mal. Okay. Ich muss jetzt rausrennen. Wir gehen mal draußen weiter. Ich wohne jetzt hier in der Uni. Ich lasse einfach laufen. Sag mal so.